Zeit, um mich zu retten. Dachte schon, ich sei zerstört. Einen Tag noch daran denken zu müssen, ohne dich zu leben, das könnte ich und wollte ich auch nicht. Denn das Beste, was ich mir je hätte vorstellen können, was passiert mit dir, ist passiert und ich kann noch nichts dafür. Ich will einfach, ganz einfach, für immer und immer bei dir bleiben, bei dir bleiben, bei dir bleiben. Denn dort ist ein Licht, du bist das Licht. Und niemals werde ich mich von dir abwenden.